Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Gut, guten Abend, 22.58 Uhr, Podcast Krenest. Mein Name ist Stefan, aka EBCC. Ich bin jetzt gerade hier im Mammel mit dem Mirko und der Andreas ist als Zuhörer mit dabei. Hallo ihr beiden. Guten Morgen. Guten Abend. Guten Morgen. Ja, warum wir hier zusammen sind, und zwar morgen am 9. September in Dortmund, dezentraler Kreisparteitag und sozusagen im Auftrag des Landesverbandes. Aber da übergebe ich mal direkt an den Mirko. Der kann sich ja ganz kurz vorstellen und ganz kurz zusammenfassen, was da morgen passiert. Ja, also mein Name ist Mirko. Twitter ist Huwutzer, ganz einfach. Und ich bin hier im Kreisverband Dortmund seit einem halben Jahr etwa. Ziemlich doll aktiv und es macht Spaß. So. Das macht Spaß, bist ja auch gut eingebunden. Ja, ihr habt also morgen den dezentralen Parteitag in Dortmund. Das heißt, ihr werdet an zwei Standorten einen Kreisparteitag gleichzeitig durchführen. Gezwungenermaßen, ja. Es gibt zwei Standorte. Einen da, wo wir unseren Hauptstammtisch in Tarantababu jede Woche mittwochs um 19.30 Uhr machen. Und einmal in dem Tellurien oder Tellurien Games bei einem Mitglied von uns in seinem Büro oder in seinem Laden, den er uns zur Verfügung stellt, ist der zweite Standort. Das sind Luftlinien etwa 10, 15 Kilometer auseinander. Ja, und das wird dezentral im Auftrag des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen sollen wir den dezentralen Parteitag einfach mal üben. Ja, erstmal üben. Üben und ergänz mal, was im Anschluss passiert. Ja, im Anschluss sollen wir uns selbst verklagen, und zwar die Rechtmäßigkeit dieser Wahl anfechten. Es geht darum, dass man ja Rechtssicherheit hat dann für größere dezentrale Parteitage, weil es ist ja so, aufgrund unserer Basisdemokratie, die wir hier durchziehen möchten, werden Räumlichkeiten mit ja ab etwa 700-800 Leute, das fast alles, was darüber ist, steigt dann exorbitant in den Preisen und wird eigentlich nicht mehr bezahlbar. Und deshalb wird einfach versucht, einen dezentralen Parteitag zu machen. Nur wenn wir einen machen mit dem Landesverband, wenn jedes Mal so 700-800 Leute kommen, ist das doch schon ein immenser Aufwand. Und wenn man den wiederholen müsste, so wie es ja in Schleswig-Holstein passiert ist, zweimal wiederholt, das ist schon ein Aufwand, der auch in die Kosten geht und nicht unbedingt sein muss. Und deshalb versuchen wir das jetzt hier zu machen, fechten das an per Gericht und wollen damit das Parteiengesetz so entsprechend anpassen oder verändern, dass man diverse dezentrale Parteitage dann bis hin zu Bundesparteitagen so durchführen kann, ohne dass man irgendwo rechtliche Seite anhängt. Genau, deswegen zeigt ihr euch selbst an, um sozusagen die Rechtmäßigkeit dieses Parteitages festzustellen. So ist es. Es ist zwar nicht der erste dezentrale Parteitag, einer war ja schon in Trier, nur hat bei denen keiner geklagt. Das war für die Jungs in Ordnung und das müsste man auch nicht tun. Also grundsätzlich ist es so, dass man eigentlich gar nicht klagen müsste. Die Problematik ist aber, wenn das irgendeinem hellen Köpfchen einfällt und sagt, ich klage jetzt einfach mal, weil ich Spaß habe, dann, salopp gesagt, ist die Kacke am Dampfen und das kann dann, ja wie gesagt, den gesamten nordrhein-westfälischen Landesverband in der Hinsicht zerlegen und handlungsunfähig machen. Und um der Geschichte wirklich entgegenzuwirken und dort Sicherheit zu haben, machen wir es halt so. Ja, perfekt. Da bin ich mal gespannt auf morgen. Ich selbst werde auch dabei sein, die Sachen ein bisschen begleiten, den einen oder anderen Podcast machen. Wann legt ihr denn morgen früh los? Also Einlass ist um 9.30 Uhr, Beginn Akkreditierung 10 Uhr. Geplanter Start ist um 10.30 Uhr. Ich denke, das funktioniert auch. Na gut, bei den Piraten ist es zwar mal eine Stunde später, ist kein Beinbruch. Mich ärgert das aber immer. Deshalb, ich möchte eigentlich pünktlich anfangen. Ja, kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich gibt's aber auch viel durchzuarbeiten und dann ist jede Minute kostbar. Das definitiv. Gut, zwei Standorte. Hast du irgendwie eine Homepage, wo man diese beiden Standorte ablesen kann? Ablesen in Form von Video mitgucken oder eine Dokumentation? Nee, in Form von Adresse erstmal. Nee, jetzt nicht zum Durchsagen. Also es ist definitiv, wir werden es so machen, dass die entsprechenden Streams gepostet werden über den Kreisverband Dortmund Account. Ja, also alle, die morgen mitbekommen wollen, was passiert, den Hashtag KPTDO, also Kreisparteitag Dortmund KPTDO und natürlich dem Account Piraten.do folgen. Dort gibt's dann alle Infos. Genau, dort werden alle Infos gepostet. Je nachdem, wie unsere Presseleute morgen funktionieren, wird es auch auf Twitter funktionieren. Ich schaue gerade mal, das ist heute nämlich alles ein bisschen viel. Kann ich mir vorstellen, da wollte ich auch drauf eingehen, gleich noch der Tag, wie der heute war. Eigentlich relativ easy. Das Problem, ich stehe etwas mit Kriegsfuß seit längerer Zeit mit Windows. Piratenpartei Dortmund im Übrigen ist der Facebook-Account. Also wie gesagt, ich stehe etwas auf Kriegsfuß mit Windows und hatte heute versehentlicherweise ein Grafiktreiber-Problem. Mit anderen Worten, die ganze Vorbereitung ist dann heute Abend so eine halbe Stunde vor Feierabend kurz geerdet worden. Und deshalb jetzt mal fix noch eine Notebook-Reparatur, aber es läuft schon wieder. Ansonsten ruhig. Ich mache mir da keinen Stress, weil viele Sachen habe ich ja nun schon längerfristig getestet. Ich war ja auf dem Bundestagsbarcamp in Essen. Hab dort 2 Tage ausgiebig Zeit gehabt, diverse Geschichten durchzuspielen, durchzutesten. Das war auch ganz gut. Aufgrund dessen, dass die Bandbreite nach unten gegangen ist, dass man zumindest Aussagen machen konnte, wie sind Latenzen, was muss man machen, um ein technisches Protokoll erstellen zu können, also damit man eine technische Sicherheit hat, war ja jetzt in meiner Zagen am Donnerstag zu diesem Vorgespräch, ob nun ein Piratenbüro oder ein Kreisverband gegründet werden soll, wo dann auch das Videostreaming funktioniert hat. Ja, nicht ganz zu meiner Zufriedenheit zwar, aber ja gut, man kann ja nur lernen. Und heute den letzten Test mehr oder weniger dann in dem zweiten Büro bei Tellurian Games gemacht und haben dort ja einen Test gemacht mit dieses gesamte Echo-Verhalten. Wir haben versucht, ob wir ein Raummikrofon nehmen oder nur ein reines Richtmikrofon, in das man dann reinspricht. Da haben wir uns für das Raummikrofon entschieden, was aber in die Runde rumgegeben wird. Und damit man zumindest ein bisschen Atmosphäre mitkriegt und es dann aber stumm schalten kann. Ah, okay. Also ich höre raus, die Technik funktioniert. Getestet habt ihr erfolgreich? Einmal erfolgreich, ja. Da wird's ja hoffentlich morgen alles gut gehen. Gibt's einen Notfallplan? Es gibt einen Notfallplan. Es gibt mehrere sogar. Wir haben ja in letzter Zeit des Öfteren Probleme gehabt mit unseren Etherpads seitens der Bundes-IT, dass die ja nun schnell mal weg waren. Im Normalfall nutzen wir hier unser Dortmund-Pad, um dort Protokoll zu schreiben, also das Live-Protokoll zur Versammlung. Wir müssen ja 2 verschiedene Protokolle schreiben, also das haben wir uns zumindest so gesagt, das normale Versammlungsprotokoll von beiden Standorten mit jeweils 2 Protokollführern und dann noch ein Technikprotokoll. Ob das dann zukünftig notwendig sein wird, wissen wir noch nicht, aber wir wollen es zumindest diesmal machen. Und aufgrund dessen, dass ja wie gesagt so viel das ausgefallen ist, brauchte ich ein Backup. Und das Backup-Pad läuft dann hier bei mir zu Hause auf einer virtuellen Maschine, so dass man sich per VPN dann hin verbinden kann im Notfall und weiterarbeiten kann. Und genau dasselbe könnte uns passieren, wenn alles ausfällt, also Stromausfälle, na gut, dann müsste man sich ins Auto setzen und ins Taranta Babu kommen. Also das wäre dann schon der Notfallplan, wenn es technisch einfach gar nicht mehr geht, dann gehen alle zu einem Standort und dann wird dort weitergemacht. Also dann werden wir ja alle an einem Standort weitermachen. Und das Problem, ich habe es heute mal wirklich bis auf die Spitze getrieben, das Problem ist tatsächlich das Internet, also die Server und Latenzen. Wenn man es ganz extrem macht und wenn man wirklich extrem spielt, hat man Latenzen, also Zeiten bis zu fast 40 Sekunden hatten, haben wir heute gemessen. Und das ist für einen dezentralen Parteitag inakzeptabel, ganz einfach. 40 Sekunden, also tatsächlich Delay von 40 Sekunden. Genau. Das ist natürlich, obwohl es geht noch, aber 40 Sekunden könnte Menge sein, vor allen Dingen, wenn es um irgendwelche Diskussionen geht, ne? zum einen das, und dann reichen eigentlich schon 4-5 Sekunden Verzögerung aus, weil man spürt die 5 Sekunden ja nicht, das kommt einem vor wie 15-20 Sekunden, also das ist dieses Gefühlte, ist meistens länger als das, was es tatsächlich ist. Ja, aber man, wie gesagt, ist ein Test, und da darf dann ruhig das eine oder andere auch nicht ganz so funktionieren. Da würde ich mir auch gar nicht so wirklich, wie du sagst, den Stress machen. Nö, Stress mache ich mir nicht wirklich, aber es muss funktionieren. Weil das ist meine Ehre, die da dran hängt. Das sind zumindest so diese Gefühle. Ja, das kann ich verstehen. Ich drücke auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen. Können wir definitiv gebrauchen. Aber ich gehe davon aus, dass wir nicht allzu große Probleme haben werden. Wie gesagt, ich bin eigentlich, oder wir sind soweit eingespielt. Die Leute, die im Telurium Games sitzen, wissen Bescheid, was zu tun und zu lassen ist. Der Rest weiß eigentlich, was zu tun und zu lassen ist. Ich werde dann im Tarantababu selber sitzen und die ganze Geschichte überwachen. Ich denke mal, da wird eigentlich fast nichts schief gehen. Ja, wenn es technisch läuft, klar. Naja, ich bin mal gespannt auf morgen. Ich auch. Zumal wir ja die Geschäftsordnung das erste Mal testen, da wird mit Sicherheit noch eine ganze Menge anzupassen sein. Also die geänderte Geschäftsordnung für diesen dezentralen Parteitag müsste ja angepasst werden. Und da wird mit Sicherheit auch im Nachhinein noch eine ganze Menge an Erfahrung mit einspielen. Ja, klar. Geht's für dich morgen schon viel früher los, oder kannst du auch erstmal noch ein bisschen im Bett bleiben? Also aufstehen ist 7 angesagt. Um 8 geht's dann los. Das Notebook ausliefern, beim Dirk oben im Tellurien, kurz anschließend, noch ein kurzer Test, ob alles geht. Und dann fahre ich rein ins Taranta, 9:30 geht's auf, also in aller Gemütsruhe. Perfekt, ja, da haben wir, sage ich mal, für den Abend davor sind ja nur noch wenige Stunden die wichtigsten Informationen erstmal zusammen. Viel mehr wird's für die Krähennestler morgen auch noch geben. Möchtest du noch was sagen? Ach, es sind alle herzlich eingeladen, weil einfach mal den Test zu machen, wie es mit den Massen dann funktioniert, tatsächlich auf dem Server, zu gucken, Feedback, also mir wäre Feedback wichtig, ob es qualitativ, also das Bild qualitativ, ob der Ton qualitativ einigermaßen sauber war. Ich möchte keine Perfektion abliefern, das werden wir auch mit dem technischen Equipment, was wir hier momentan haben, gar nicht hinkriegen. Das wäre die eine Seite. Die andere Sache, den Spaß und Fun einfach miterleben. Ja, so sage ich es mal. Feedback bestimmt gerne auch über Twitter an dich. Ne? Dein Twitter-Account @huwutze, WUTZE, und dann kann sich der ein oder andere ja mal melden. Kann sich der ein oder andere melden. Ob ich ihn aber morgen ständig lesen werde, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Je nachdem, wie der Stress wird. Also ich gehe davon aus, es wird ruhig, weil ich werde das technische Protokoll machen und gucken, ob alles läuft, und dann, ja, gucken. Prima, dann alle herzlich eingeladen, dann schlage ich vor, sehen wir uns morgen. Danke für die Zeit, die du nochmal mitten in der Nacht für mich hattest, und schlaf gleich gut. Nun gut, vor 2 geht's nicht in die Falle. Ja, denn. Na, alles klar, danke. Tschüss. Bis morgen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.